Abschnitt 12 aus Die drei Musketiere, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 2 von Alexandre Dumas. Übersetzt von August Zöller. Kapitel 12. Rückkehr. D'Artagnan blieb ganz betäubt durch die furchtbare Mitteilung von Athos. Es erschienen ihm noch sehr viele Dinge dunkel in dieser halben Offenbarung. Vor allem war sie von einem völlig betrunkenen Menschen einem halbbetrunkenen gemacht worden. Aber trotz der Schwankung, welche in dem Gehirn durch den Dunst von zwei oder drei Flaschen Burgunder entsteht, war D'Artagnan, als er am anderen Morgen erwachte, jedes Wort noch so gegenwärtig, als ob die Silben, wie sie von dem Munde des einen fielen, in den Geist des anderen gedruckt worden wären. Der Zweifel, der sich in ihm regte, erzeugte ein noch viel lebhafteres Verlangen, Gewissheit zu bekommen, und er begab sich zu seinem Freunde in der festen Absicht, das Gespräch vom vorigen Abend wieder anzuknüpfen. Aber er fand Athos bereits ganz zu sich selbst zurückgekehrt, das heißt, den feinsten, undurchdringlichsten Menschen. Der Musketier, nachdem er einen Händedruck und ein Lächeln mit ihm ausgetauscht hatte, kam indessen seinen Gedanken selbst entgegen. »Ich war gestern sehr betrunken, mein lieber D'Artagnan«, rief er. »Ich fühlte dies heute Morgen an meiner immer noch etwas schweren Zunge und an meinem aufgeregten Pulse. Ich wette, dass ich tausenderlei ausschweifende Dinge preisgegeben habe.« Während er diese Worte sprach, schaute er seinen Freund so fest an, dass dieser dadurch in Verlegenheit geriet. »Nicht doch«, erwiderte D'Artagnan. »Und wenn ich mich recht erinnere, so habt ihr nichts Außerordentliches gesprochen.« »Ah, ihr setzt mich in Erstaunen. Ich glaubte, euch eine höchst klägliche Geschichte erzählt zu haben.« Und dabei sah er den jungen Mann an, als wollte er in der Tiefe seiner Seele lesen. »Meiner treu«, sprach D'Artagnan, »es scheint, ich war noch mehr betrunken als ihr, da ich mich gar nicht mehr erinnern kann.« Athos ließ sich nicht mit diesen Worten abbezahlen, und er versetzte: »Es kann euch nicht entgangen sein, mein lieber Freund, dass jeder seine eigene Art von Trunkenheit hat. Der eine eine lustige, der andere eine traurige. Ich habe die traurige Trunkenheit, und wenn ich einmal weingrün bin, so ist es meine Manier, alle trübselige Geschichten zu erzählen, die mir meine alberne Amme in das Hirn gepflanzt hat. Das ist mein Fehler. Ein Hauptfehler, ich gestehe es zu. Aber abgesehen davon bin ich ein guter Trinker.« Athos sagte dies auf eine so natürliche Weise, dass D'Artagnan in seiner Überzeugung erschüttert wurde. »Oh, das ist es, in der Tat«, sprach der junge Mann, der hinter die Wahrheit zu kommen suchte. »Dergleichen ist es. Ich erinnere mich, wie man sich eines Traumes erinnert, dass wir von Gehängten gesprochen haben.« »Ah, ihr seht sehr wohl«, sagte Athos erbleichend, während er zu lächeln suchte. »Ich wusste es. Die Gehängten sind mein Alb.« »Ja, ja«, entgegnete D'Artagnan, »das Gedächtnis kehrt wieder bei mir ein. Es war die Rede... Wartet nur... Es war die Rede von einer Frau.« »Seht«, erwiderte Athos, beinahe bleifarbig geworden, »das ist meine große Geschichte von der blonden Frau. Wenn ich diese erzähle, bin ich bis zur Bewusstlosigkeit betrunken.« »Ja, das ist es«, sagte D'Artagnan, »die Geschichte von der blonden Frau, groß und schön, mit blauen Augen.« »Ja, und gehängt.« »Durch ihren Gatten, der ein hoher Herr von eurer Bekanntschaft war«, fuhr D'Artagnan, seinen Freund fest anschauend, fort. »Seht ihr, wie man einen Menschen gefährden konnte, wenn man nicht mehr weiß, was man sagt?« fuhr Athos fort und zuckte die Achseln, als ob er sich selbst bemitleidete. »Gewiss, ich will mich nicht mehr betrinken, D'Artagnan. Es ist eine gar zu schlechte Gewohnheit.« »Bald hätte ich vergessen«, sagte Athos. »Ich danke euch für das Pferd, das ihr mir gebracht habt.« »Ist es nach eurem Geschmack?« »Ja, aber es ist kein Pferd für Strapazen.« »Ihr täuscht euch. Ich habe 10 Meilen in weniger als 1,5 Stunden mit ihm gemacht, und es schien nicht mehr ermüdet, als wenn es einmal auf der Place Saint-Sulpique im Kreise umhergeritten worden wäre.« Fußnote: Der Leser wolle nicht vergessen, dass in diesem Buche immer von französischen Meilen, Lieues, die Rede ist. Der Übersetzer. Ende der Fußnote. Ei, ei, das ist sehr ärgerlich. Ärgerlich? Ja, ich habe mich desselben entäußert. Wie dies? Hört, als ich diesen Morgen um 6 Uhr erwachte, schlieft ihr wie ein Dachs, und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war noch ganz verdumpft von unserer gestrigen Schwelgerei. Ich ging hinab in den großen Saal und sah einen von unseren Engländern, der mit einem Rosttäuscher um ein Pferd handelte. Das Seinige war am Zerspringen eines Blutgefäßes gestorben. Ich nähere mich ihm und sage, als ich gewahr wurde, dass er 100 Pistolen für einen Schweißfuchs bot, »Bei Gott, mein edler Herr, ich habe auch ein Pferd zu verkaufen.« »Und zwar ein sehr schönes«, sprach er, »ich habe es gestern gesehen. Der Knecht eures Freundes führte es an der Hand.« »Glaubt ihr, es sei 100 Pistolen wert?« »Ja.« »Wollt ihr es mir um diesen Preis geben?« »Nein, aber ich spiele mit euch darum.« »Wie?« »Mit Würfeln?« »Gesagt, getan, und ich habe das Pferd verloren.« »Doch hört wohl«, fuhr Athos fort, »die Decke habe ich wieder gewonnen.« D'Artagnan machte eine ziemlich verdrießliche Miene. »Das ist euch unangenehm?« sprach Athos. »Allerdings, ich muss es euch gestehen«, erwiderte D'Artagnan. »Dieses Pferd sollte dazu dienen, uns an einem Schlachttage kenntlich zu machen. Es war ein Pfand, ein Andenken.« »Athos, ihr habt Unrecht gehabt.« »Ei, mein lieber Freund, versetzt euch an meine Stelle«, entgegnete der Musketier. »Ich langweilte mich zum Sterben. Und dann, auf Ehre, ich liebe die englischen Pferde nicht. Hört, wenn es sich nur darum handelt, von irgendjemand erkannt zu werden, gut, so wird der Sattel genügen. Er ist auffallend genug. Was das Pferd betrifft, so werden wir irgendeine Entschuldigung finden, um sein Verschwinden zu begründen. Was Teufels! Ein Pferd ist sterblich. Gesetzt, das meine hätte den Wurm oder den Rotz bekommen.« D'Artagnans Antlitz erheiterte sich nicht. »Es ist mir verdrießlich«, fuhr Athos fort, »dass ihr so viel auf diese Tiere zu halten scheint, denn ich bin mit meiner Geschichte noch nicht zu Ende.« »Was habt ihr weiter noch gemacht?« »Nachdem ich mein Pferd verloren hatte, 9 gegen 10, seht, was für ein Wurf, kam mir der Gedanke, um das Eurige zu spielen.« »Ja, aber es blieb doch hoffentlich bei dem Gedanken.« »Nein, ich brachte ihn sogleich in Ausführung.« »Ah, den Henker«, rief D'Artagnan unruhig. »Ich spielte und verlor.« »Mein Pferd?« »Euer Pferd. 7 gegen 8. Um ein Auge. Ihr kennt das Sprichwort?« »Athos, ich schwöre, ihr seid nicht bei Vernunft.« »Mein Lieber, das hättet ihr mir gestern sagen sollen, als ich euch die tollen Geschichten erzählte, und nicht heute. Ich verlor es also samt Sattel und Zeug.« »Aber das ist abscheulich.« »Nur Geduld. Ihr habt nicht recht. Ich wäre ein vortrefflicher Spieler, wenn ich nicht hartnäckig würde, aber das ist der Fall wie beim Trinken. Ich wurde also hartnäckig.« »Aber um was konntet ihr denn spielen? Es blieb euch ja nichts mehr übrig.« »Allerdings, mein Freund, es blieb euch noch der Diamant übrig, der an eurem Finger glänzt und den ich gestern bemerkt hatte.« »Dieser Diamant«, rief D'Artagnan und fuhr mit der Hand an seinen Ring. »Und da ich Kenner bin, insofern ich einige für eigene Rechnung besessen hatte, schätzte ich ihn auf 1000 Pistolen. »Ich hoffe«, sprach D'Artagnan, halb tot vor Schrecken, »ihr erwähntet meines Diamants nicht.« »Im Gegenteil, lieber Freund, ihr begreift doch, dass dieser Diamant unser einziges Rettungsmittel war. Mit ihm konnte ich unser Reutzeug, unsere Pferde und sogar Geld für die Reise wiedergewinnen.« »Athos, ihr macht mich zittern«, rief D'Artagnan. »Ich sprach also von eurem Diamant mit meinem Gegenspieler, der ihn ebenfalls wahrgenommen hatte.« »Was Teufel, mein Lieber, ihr tragt an eurem Finger einen Stern des Himmels und wollt, man soll nicht darauf aufmerksam werden? Unmöglich!« »Vollendet, mein Lieber, vollendet«, sprach D'Artagnan, »denn auf Ehre, ihr bringt mich um mit eurer Kaltblütigkeit.« »Wir teilten also diesen Diamant in 10 Teile von je 100 Pistolen.« »Ach, »Ihr wollt scherzen und mich auf die Probe stellen«, sagte D'Artagnan, den der Zorn an den Haaren zu fassen anfing, wie Minerva den Achill in der Ilias fasst. »Nein, ich scherze nicht, Mord und Teufel. Ich hätte euch wohl sehen mögen. 14 Tage lang hatte ich kein menschliches Antlitz zu Gesicht bekommen und war durch dieses ewige Umarmen der Weinflaschen rauhborstig geworden. Das ist kein Grund, um einen Ring auf das Spiel zu setzen«, entgegnete D'Artagnan, die Hand krampfhaft zusammenpressend. »Hört also das Ende. 10 Teile zu 100 Pistolen, ohne Revanche. Auf 13 Würfe verlor ich alles. Auf 13 Würfe. 13 ist immer eine Unglückszahl für mich gewesen. Es geschah am 13. Juli, dass...« »Tod und Teufel«, rief D'Artagnan aufspringend. Die Geschichte dieses Tages ließ ihn die des Vorhergehenden vergessen. »Geduld«, sprach Athos. »Ich hatte einen Plan. Der Engländer war ein Original. Ich sah ihn am Morgen mit Grimaud plaudern, und dieser meldete mir, er habe ihm den Antrag gemacht, er möge in seine Dienste treten. Ich spiele mit ihm um Grimaud, den stillschweigenden Grimaud, in 10 Portionen geteilt.« »Ach, Gottes Wunder«, rief D'Artagnan und brach in ein lautes Gelächter aus. »Grimaud selber, hört ihr wohl, und mit den 10 Teilen von Grimaud, der nicht ganz einen Dukaten wert ist, gewinne ich den Diamant wieder. Sagt mir also noch einmal, die Beharrlichkeit sei keine Tugend.« »Meiner Treue, das ist drollig«, rief D'Artagnan getröstet und hielt sich vor Lachen die Seiten. »Ihr begreift, dass ich, als ich mich wieder bei Kräften fühlte, abermals um den Diamanten zu spielen anfing.« »Ah, Teufel«, sagte D'Artagnan verdüstert. »Ich gewann euer Reitzeug wieder, und dann euer Pferd, dann mein Reitzeug, dann mein Pferd und verlor abermals. Kurz, ich habe euer Reitzeug wiederbekommen und das meinige. Und so stehen nun die Sachen. Das war ein vortrefflicher Wurf, und ich blieb dabei.« D'Artagnan atmete, als ob man ihm das ganze Wirtshaus von der Brust genommen hätte. »Der Diamant bleibt mir also?« sprach er schüchtern. »Unberührt, mein lieber Freund. Auch das Reitzeug eures Bucephalus und des meinigen.« »Aber was sollen wir mit dem Reitzeug ohne Pferde machen?« »Ich habe hierüber einen Gedanken.« »Athos, ihr macht mich beben.« »Hört, ihr habt seit langer Zeit nicht mehr gespielt, D'Artagnan.« »Und ich habe auch keine Lust zu spielen.« »Verschwören wir nichts.« »Ihr habt seit langer Zeit nicht mehr gespielt«, sagte ich. »Ihr müsst folglich eine glückliche Hand haben.« »Gut, und hernach?« »Gut, der Engländer und sein Gefährte sind noch hier. Ich bemerkte, dass es ihnen sehr leid tut, unser Reitzeug nicht zu besitzen.« »Ihr scheint viel auf euer Pferd zu halten. An eurer Stelle würde ich um euer Reitpferd gegen euer Pferd spielen.« »Aber er wird nicht um ein einziges Reitzeug wollen.« »Spielt um beide. Bei Gott, ich bin kein Egoist wie ihr.« »Er würde dies tun?« sagte D'Artagnan unentschlossen. So sehr bemächtigte sich seiner, ohne dass er sich dessen bewusst war, das Vertrauen von Athos. »Bei meinem Ehrenwort, auf einen Wurf. Da ich die Pferde verloren habe, so muß mir sehr viel daran liegen, wenigstens das Reitzeug zu behalten.« »So spielt um euren Diamant.« »Oh, das ist ein ander Ding. Nie, nie.« »Teufel«, sprach Athos, »ich würde euch vorschlagen, um Planchet zu spielen. Da dies aber bereits geschehen ist, so wird der Engländer ohne Zweifel nicht mehr wollen.« »Entschieden, mein lieber Athos«, sagte D'Artagnan. »Ich will lieber gar nichts mehr wagen.« »Das ist schade«, sprach Athos kalt. »Der Engländer ist ganz gespickt mit Pistolen.« »Ei, mein Gott, versuch doch einen Wurf. Ein Wurf ist bald gemacht.« »Und wenn ich verliere?« »Ihr werdet gewinnen.« »Aber wenn ich verliere?« »Gut, so gebt ihr ihm unser Reitzeug.« »Es mag sein, einen Wurf«, sprach D'Artagnan. Athos suchte den Engländer auf und fand ihn im Stalle, wo er das Reitzeug der Freunde mit lüsternem Auge betrachtete. Die Gelegenheit war günstig. Er machte seine Bedingungen. Beider Reitzeug gegen ein Pferd oder 100 Pistolen nach Belieben. Der Engländer rechnete schnell. Das Reitzeug war wenigstens 300 Pistolen wert. Er schlug ein. D'Artagnan warf die Würfel zitternd und bekam die Zahl 3. Seine Blässe erschreckte Athos, welcher nur die Worte sprach: »Das ist ein trauriger Wurf, Kamerad. Ihr bekommt die Pferde mit Sattel und Zeug, mein Herr.« Triumphierend nahm sich der Engländer nicht einmal die Mühe, die Würfel zu rollen. Er warf sie auf den Tisch, ohne hinzusehen. So sehr war er von seinem Siege überzeugt. D'Artagnan hatte sich umgedreht, um seinen Verdruss zu verbergen. »Halt, halt, halt!« sprach Athos in seinem ruhigen Tone. »Das ist ein außerordentlicher Wurf, und ich habe ihn nur 4-mal in meinem Leben gesehen.« 2 Ass!« Der Engländer schaute und wurde vom größten Staunen ergriffen. D'Artagnan schaute ebenfalls und wurde rot vor Freude. »Ja«, fuhr Athos fort, »nur 4-mal. Einmal beim Herrn von Irequi, zum 2. Male bei mir im Felde, in meinem Schlosse, als ich noch ein Schloss hatte, ein 3. Mal bei Herrn von Treville und ein 4. Mal in einer Schenke, wo es mich traf und ich dabei 100 Louis d'Or nebst einem Abendbrot verlor.« »Der Herr nimmt also sein Pferd wieder?« sprach der Engländer. »Allerdings«, sagte D'Artagnan. »Dann findet keine Revanche statt?« »Unsere Bedingungen lauteten, keine Revanche, wie ihr euch erinnern werdet.« »Allerdings, das Pferd soll eurem Bedienten übergeben werden.« »Einen Augenblick«, sagte Athos. »Mit eurer Erlaubnis, mein Herr. Ich wünschte ein Wort mit meinem Freunde zu sprechen.« »Sprecht!« Athos nahm D'Artagnan zur Seite. »Nun«, fragte D'Artagnan, »was willst du noch von mir, Versucher? Du willst, dass ich spiele?« »Ich will, dass du nachdenkst.« »Worüber?« »Du hast das Pferd wieder genommen?« »Gewiss.« »Du hast Unrecht. Ich würde die 100 Pistolen nehmen. Du weißt, dass du um unser Reitzeug gegen das Pferd oder um 100 Pistolen gespielt hast.« »Ja.« »Ich würde die 100 Pistolen nehmen.« »Gut, und ich nehme das Pferd.« »Und ihr habt Unrecht, mein Freund, das wiederhole ich euch. Was wollen wir mit einem Pferde für uns beide machen? Ich kann doch nicht hinten aufsitzen. Wir würden aussehen wie 2 Haimonskinder, die ihre Brüder verloren haben. Ihr könnt mich doch nicht so sehr demütigen, dass ihr auf diesem prachtvollen Schlachtrosse neben mir herreitet. Ich nehme, ohne einen Augenblick zu schwanken, die 100 Pistolen. Wir brauchen Geld, um nach Paris zurückzukommen.« »Es liegt mir alles an diesem Pferde, Athos.« »Und ihr habt Unrecht, mein Freund. Ein Pferd macht einen Seitensprung. Ein Pferd bäumt sich und überschlägt. Ein Pferd frisst aus einer Krippe, aus der ein trotziges Tier gefressen hat. Dann ist ein Pferd, oder vielmehr, es sind 100 Pistolen verloren. Ferner muss der Herr sein Pferd ernähren, während im Gegenteil 100 Pistolen ihren Herrn ernähren.« »Aber wie sollen wir zurückkommen?« »Auf den Pferden unserer Bedienten. Bei Gott, man wird uns immer noch am Gesichte ansehen, dass wir Leute von Stand sind. Wir werden uns gut ausnehmen auf solchen Meeren, während Aramis und Porthos auf ihren schönen Rossen einherreiten.« »Aramis! Porthos!« rief Athos und brach in ein schallendes Gelächter aus. »Was gibt es denn?« fragte D'Artagnan, der die Heiterkeit seines Freundes nicht begreifen konnte. »Nichts, nichts. Fahrt nur fort«, sagte Athos. »Also, euer Rat?« »Ist, die 100 Pistolen zu nehmen, D'Artagnan. Mit den 100 Pistolen können wir schwelgen bis zum Ende des Monats. Wir haben Strapazen ausgestanden, seht ihr wohl, und bedürfen ein wenig der Ruhe.« »Ich? Ausruhen? Oh nein, Athos. Sobald ich in Paris bin, forsche ich wieder nach dieser armen Frau.« »Wohl, glaubt ihr etwa, euer Pferd wäre euch zu diesem Berufe nützlicher als schöne Louis d'Or? Nehmt die 100 Pistolen, mein Freund, nehmt die 100 Pistolen. D'Artagnan bedurfte nur eines Grundes, um sich zu fügen, und dieser schien ihm vortrefflich. Überdies befürchtete er, in den Augen von Athos egoistisch zu erscheinen, wenn er länger auf seinem Willen beharren würde. Er willigte also ein und wählte die 100 Pistolen, die ihm der Engländer sogleich ausbezahlte. Nun dachte man nur an die Abreise. Der Friedensschluss mit dem Wirte kostete außer dem alten Pferde von Athos 6 Pistolen. D'Artagnan und Athos nahmen die Pferde von Planchet und Grimaud. Die zwei Bedienten begaben sich, die Sättel auf ihren Köpfen tragend, zu Fuß auf den Weg. So schlecht beritten die Freunde auch waren, so gewannen sie doch bald einen Vorsprung vor ihren Lakaien und gelangten in Crèvecœur an. Sie erblickten von ferne Aramis, der sich schwermütig auf sein Fenstergesimse stützte und nachschaute, wie der Horizont in eine Staubwolke gehüllt wurde. »Hey, holla, Aramis, was macht ihr denn da?« riefen die zwei Freunde. »Ah, ihr seid es, D'Artagnan, ihr seid es, Athos«, sprach der junge Mann. »Ich dachte darüber nach, mit welcher Schnelligkeit die Güter dieser Welt verschwinden. Mein englisches Ross, das ich von hier entfernte und eben in einem Staubwirbel verschwunden ist, war mir ein lebendiges Bild von der Hinfälligkeit aller irdischen Dinge. Das Leben selbst lässt sich in die drei Worte auflösen. Fuit, est, erit.« »Das will sagen?« fragte D'Artagnan, der die Wahrheit zu ahnen anfing. »Das will sagen, dass ich soeben einen albernen Handel abgeschlossen habe. 60 Louis d'Or um ein Pferd, das nach seinem Gange zu schließen wenigstens 5 Meilen in einer Stunde zurücklegen kann.« D'Artagnan und Athos brachen in ein Gelächter aus. »Mein lieber D'Artagnan«, sagte Aramis, »seid mir nicht zu sehr gram, ich bitte euch. Not kennt kein Gebot. Überdies bin ich am meisten gestraft, da mich dieser heillose Rosshändler wenigstens um 50 Louis d'Or betrogen hat. Ach, ihr seid gute Haushalter, ihr beiden. Ihr reitet auf den Pferden eurer Lakaien und lasst euch eure Luxuspferde sachte und in kleinen Tagesmärschen an der Hand nachführen.« In demselben Augenblick hielt ein Fourgon, den man seit einigen Minuten auf der Straße von Amiens erblickte, vor dem Gasthofe an, und man sah Grimaud und Planchet ihre Sättel auf dem Kopfe aussteigen. Der Fourgon kehrte leer nach Paris zurück, und die zwei Lakaien hatten sich anheischig gemacht, den Kutscher auf dem ganzen Wege zechfrei zu halten, wenn er sie mitnehmen würde. »Was ist das? Was soll das bedeuten?« sagte Aramis, als er sah, was vorging. »Nur die Sättel?« »Begreift ihr nun?« sprach Athos. »Meine Freunde, das ist gerade wie bei mir. Ich habe Sattel und Zeug instinktmäßig behalten. Holla, Bazin, trage mein neues Reitzeug zu denen von diesen Herren.« »Und was habt ihr mit euren Doktoren gemacht?« fragte D'Artagnan. »Mein Lieber, ich habe sie am anderen Tage zum Mittagessen eingeladen«, sprach Aramis. »Es gibt hier, beiläufig gesagt, vortrefflichen Wein, und ich machte sie, so gut es mir möglich war, betrunken. Dann verbot mir der Pfarrer, die Kasacke abzulegen, und der Jesuit bat mich, ihn unter die Musketiere aufnehmen zu lassen.« »Ohne These«, rief D'Artagnan, »ohne These. Ich verlange die Unterdrückung der These.« »Von da an lebte ich angenehm«, fuhr Aramis fort. »Ich fing ein Gedicht in Versen von einer Silbe an. Das ist schwierig, aber das Verdienst liegt bei jeder Sache in der Schwierigkeit. Der Stoff ist galanter Natur. Ich werde euch den ersten Gesang vorlesen. Er hat 400 Verse und dauert 1 Minute. »Meiner Treue, mein lieber Aramis«, sprach D'Artagnan, der die Verse beinahe ebenso sehr hasste als das Lateinische. »Fügt dem Verdienste der Schwierigkeit noch das der Kürze bei, und ihr könnt wenigstens überzeugt sein, dass es 2 Verdienste haben wird.« »Ein drittes besteht darin«, fuhr Aramis fort, »dass es redliche Leidenschaften atmet. Wir kehren nach Paris zurück? Bravo, ich bin bereit. Wir werden also den guten Porthos wiedersehen? Desto besser. Ihr glaubt nicht, wie sehr er mir fehlte, dieser große Pinsel. Ich sehe ihn so gerne in seiner Selbstzufriedenheit. Das sehnt mich mit mir aus. Er wird sein Pferd nicht verkauft haben, und wäre es auch gegen ein Königreich. Es ist mir, als ob ich ihn vor mir hätte, auf seinem schönen Tiere und seinem glänzenden Sattel. Er sieht gewiss aus wie ein Großmogul.« Man hielt 1 Stunde an, um die Pferde ausschnaufen zu lassen. Aramis bezahlte seine Rechnung, brachte Bazin bei seinen Kameraden in dem Fourgon unter, und man setzte sich in Marsch, um zu Porthos zu gelangen. Die Freunde fanden ihn beinahe genesen und folglich minder bleich, als er bei D'Artagnans ersten Besuche gewesen war. Er saß vor einem Tische, auf dem, obgleich er allein war, ein Mittagsbrot für 4 Personen figurierte. Dieses Mittagsbrot bestand aus zierlich zugerichteten Fleischspeisen, ausgesuchten Weinen und vortrefflichem Obst. »Ah, bei Gott«, sprach er aufstehend, »ihr kommt wie gerufen, meine Herren. Ich war gerade bei der Suppe, und ihr könnt mit mir zu Mittag speisen.« »Oh, oh«, rief D'Artagnan, »hat Mousqueton solche Flaschen mit dem Lasso gefangen? Dann finde ich hier ein gespicktes Fricandeux und einen Lendenbraten.« »Ich stärke mich«, sagte Porthos, »ich stärke mich. Nichts schwächt so sehr als diese Teufel von Quetschungen. Habt ihr schon Quetschungen gehabt, Athos?« »Niemals, nur erinnere ich mich, dass ich bei unserem Streite in der Rue Ferraud einen Degenstich bekam, der nach Verlauf von 14 oder 18 Tagen genau dieselbe Wirkung hervorbrachte.« »Aber dieses Mittagsbrot war nicht für euch allein, mein lieber Porthos«, sagte Aramis. »Nein«, erwiderte Porthos, »ich erwartete einige Edelleute aus der Nachbarschaft, die mir soeben sagen ließen, sie würden nicht kommen. Ihr nehmt ihre Stellen ein, und ich verliere nichts bei dem Tausche. Holla, Mousqueton, Stühle, und man verdopple die Flaschen.« »Wisst ihr, was wir hier essen?« sagte Athos nach 10 Minuten. »Bei Gott«, antwortete D'Artagnan, »ich esse gespicktes Kalbfleisch mit Artischocken.« »Und ich, Hammelskeule«, sprach Porthos. »Und ich, Hühnerfrikassee«, sagte Aramis. »Ihr täuscht euch, meine Herren«, erwiderte Athos ernst. »Ihr verspeist Pferdefleisch.« »Geht doch«, rief D'Artagnan. »Pferdefleisch«, brummte Aramis mit einer Grimasse des Ekels. Porthos allein antwortete nicht. »Ja, Pferdefleisch, nicht wahr, Porthos? Wir speisen Pferdefleisch. Und vielleicht Sattel und Zeug dazu?« »Nein, meine Herren, ich habe das Reitzeug behalten«, sagte Porthos. »Meiner Treue, wir sind alle gleich viel wert«, rief Aramis. »Es ist, als ob wir uns das Wort gegeben hätten.« »Was wollt ihr? Dieses Pferd beschämte meine Gäste, und ich wollte sie nicht demütigen.« »Und dann ist eure Herzogin immer noch in den Bädern, nicht wahr?« fragte D'Artagnan. »Immer noch«, erwiderte Porthos. »Auch schien der Gouverneur der Provinz, einer von den Edelleuten, die ich heute zum Mittagsbrote erwartete, ein so großes Verlangen danach zu haben, dass ich es ihm schenkte.« »Geschenkt«, rief D'Artagnan. »Oh, mein Gott, ja, geschenkt, das ist das rechte Wort«, sprach Porthos. »Es war wenigstens 100 oder 50 Louisdor wert, und der Knicker wollte mir nicht mehr dafür geben als 80.« »Ohne den Sattel«, sagte Aramis. »Ja, ohne den Sattel.« »Ihr bemerkt, meine Herren«, sprach Athos, »dass Porthos abermal den besten Handel von uns allen gemacht hat.« Dann entstand ein schallendes Gelächter, wodurch der arme Porthos ganz verdutzt wurde, aber man erzählte ihm bald die Ursache dieser Heiterkeit, an der er seiner Gewohnheit gemäß geräuschvoll Anteil nahm. »Auf diese Art sind wir also alle bei Kasse«, sagte D'Artagnan. »Was mich betrifft«, entgegnete Athos, »ich fand den spanischen Wein von Aramis so gut, dass ich 60 Flaschen in den Fourgon der Bedienten packen ließ, wodurch ich bedeutend vom Gelde entblößt worden bin.« »Und ich«, sprach Aramis, »stellt euch vor, dass ich meinen letzten Sou der Kirche von Montpellier und den Jesuiten von Amiens geschenkt, dass ich überdies Verbindlichkeiten eingegangen hatte, welche erfüllt werden mussten. Ich habe Messen für mich und euch, meine Herren, bestellt, die man lesen wird und bei denen wir uns, wie ich gar nicht zweifle, vortrefflich befinden werden.« »Und ich«, sagte Porthos, »glaubt ihr, meine Quetschung habe nichts gekostet? Die Wunde von Mousqueton nicht zu rechnen, für den ich jeden Tag 2-mal den Chirurgen kommen lassen musste.« »Wohl, wohl«, versetzte Athos, mit D'Artagnan und Porthos ein Lächeln austauschend, »ich sehe, dass ihr euch sehr großmütig gegen den armen Burschen benommen habt. So benimmt sich nur ein guter Herr. Kurz, wenn ich meine Rechnung bezahlt habe, werden mir höchstens 30 Taler übrig bleiben.« »Und mir ungefähr 10 Pistolen«, sprach Aramis. »Es scheint, wir sind die Krösus der Gesellschaft«, sagte Athos. Wie viel habt ihr noch von euren 100 Pistolen übrig?« »Von meinen 100 Pistolen?« »Erstlich habe ich euch 50 davon gegeben.« »Ihr glaubt? Bei Gott?« »Ah, es ist wahr, ich erinnere mich. Dann habe ich dem Wirte 6 bezahlt.« »Welches Vieh, dieser Wirt? Warum habt ihr ihm 6 Pistolen gegeben?« »Weil ihr es mich hießet?« »Allerdings, ich bin zu gut. Kurz, es bleiben übrig.« 25 Pistolen, antwortete D'Artagnan. »Und ich«, sprach Athos, etwas kleine Münze aus der Tasche ziehend, »seht hier, ihr nichts meiner Treue oder so wenig, dass es nicht der Mühe wert ist, es zur Masse zu schlagen. Nun wollen wir berechnen, wie viel wir besitzen. Porthos? 30 Taler. Aramis? 10 Pistolen. Und ihr, D'Artagnan? 25. »Das macht im Ganzen?« fragte Athos. 475 Livres, antwortete D'Artagnan, ein Archimed im Rechnen. »Bei unserer Ankunft in Paris werden uns immerhin noch 400 übrig bleiben«, rief Porthos. »Vortrefflich! Doch wir wollen jetzt speisen. Der zweite Gang wird kalt.« Nunmehr über ihre Zukunft beruhigt, erwiesen die 4 Freunde die Mittagsbrote alle Ehre. Die Überreste desselben aber wurden den Herren Mousqueton, Bazin, Planchet und Grimaud überlassen. Als D'Artagnan in Paris ankam, fand er einen Brief von Herrn de Essart, der ihn zum festen Entschluss seiner Majestät, am 1. Mai den Feldzug zu eröffnen, benachrichtigte und ihn darauf aufmerksam machte, dass er sich ungesäumt zu equipieren habe. Er lief sogleich zu seinen Kameraden, die er eine 30 Minuten zuvor verlassen hatte, und jetzt sehr traurig oder vielmehr sehr in Unruhe fand. Sie waren bei Athos im Rate versammelt, was immer Umstände von ernster Bedeutung ankündigte. Es hatte wirklich jeder in seiner Wohnung einen ähnlichen Brief von Herrn von Treville erhalten. Die 4 Philosophen schauten sich ganz verdutzt an. Herr von Treville kannte keinen Scherz, was die Disziplin betraf. »Wie hoch schätzt ihr diese Equipierungen?« fragte D'Artagnan. »Oh, das lässt sich so ungefähr sagen«, erwiderte Aramis. »Wir haben in diesem Augenblick unsere Rechnung mit spartanischer Knickerei gemacht und gefunden, dass jeder von uns 1500 Livres braucht.« 4 mal 15 macht 60. Das sind 6000 Livres«, sprach Athos. »Mir scheint«, entgegnete D'Artagnan, 1000 Livres wären hinreichend für jeden. Ich spreche allerdings nicht als Spartaner, sondern als Prokurator.« Das Wort Prokurator erweckte Porthos. »Halt! Ich habe einen Gedanken«, rief er. »Das ist schon etwas. Ich habe nicht einmal einen Schatten von einem Gedanken«, sprach Athos kalt. »Aber D'Artagnan ist ein Narr, meine Herren. 1000 Livres? Ich erkläre, dass ich für meine Equipierung allein 2000 brauche.« 4 mal 2 macht 8, sagte Aramis. »Wir brauchen also 8000 Livres, um uns zu equipieren, wobei nicht zu vergessen, dass wir die Sättel bereits haben.« »Und dann«, sagte Athos, der, um diesen, eine schöne Zukunft in Aussicht stellenden, Gedanken auszusprechen, wartete, bis D'Artagnan, welcher Herrn von Treville danken wollte, die Türe hinter sich geschlossen hatte. »Und dann der schöne Diamant, der an dem Finger unseres Freundes funkelt. Was Teufels! D'Artagnan ist ein zu guter Kamerad, um Brüder in der Verlegenheit stecken zu lassen, während er an seinem Mittelfinger das Lösegeld für einen König trägt.« Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jessie, Dessau-Roßlau, im Januar 2026.